ist für ein Mikro. Flexe den Kopf ab, du Opfer. Du bist kein Hip-Hop-Star, du bist ein Boxsack aus dem Hause GST. Gemeinschaft sagt, du trägst dich auseinandernehmen, dich und deine Mädels mit dem Febel für lange T-Shirts, große Mützen und freshe Sneakers. Wie hart ihr im Club seid, wisst über alles Bescheid. Scheint mir nice, am besten noch am Fußgelenk. Du denkst, du bist cool, wenn die Leute denken, du wärst jemand, der du aber gar nicht bist. Ist das nicht peinlich? Eigentlich schon. Ein Schuss genügt und schon ist von einem Boss. Der Sieg ist mein, sie ist ein Sieg, kann er nur ein Boss. Gelegentliche Cannabis-Schocks lassen es mich klar sehen. Ihr seid einfach Spucken, die sich gegenseitig in den Arsch nehmen. Ich werde fallen legen und sie fallen zu sehen. Mit verschränkten Armen am Rand stehen und zugucken, wie sie Blut spucken. Und solltest du zucken, bist du der Erste, den ich triff. Du bist ernst, dann bitte, doch ich find's nicht mehr lustig. Zieh mir diesen alten Schlussstrich. Spruchtel, fuchtel nicht mit deinem Taschenmesser rum. Alle Rapper sind die Stunde, GST, rip das mal. Ey, ich sage euch eins. Toi, du bist kein Rapper, egal was du tust. Komm rüber in die Altstadt, wenn du auf die Schnauze tust. Aber weiter du in Loop und zieh die Konsequenz. GST und der Kassenbahn, das Elend zu beenden. Toi, du bist kein Rapper, egal was du tust. Komm rüber in die Altstadt, wenn du auf die Schnauze tust. Aber weiter du in Loop und zieh die Konsequenz. GST und der Kassenbahn, das Elend zu beenden. Okay, ihr Fotzen, hier kommt der GST-Führer. Hört Messergewalt in meine Lieder. Wir treten mit großen Brustkörper auf. Wo bleiben die Biber? Schwarz-Weiß steckt ein, wir stechen drauf. DD-Hits in meinen Straßen, wir bleiben Sieger. Meine Schreie machen die Nacht gell, in den Gassen mit blutigen Tanzen, der schwarze Tiger. Rap wurde mir näher gebracht in vielen Momenten, nur von meinen braunen Brüdern. Es ist wie Malaria in der dritten Welt, das tropische Fieber. Sektotat, das ist mein Bereich. Ich hab die Gemeinschaft gegründet, ihr Fotzen, netter Schrapper, mir tut die Scheiße leid. Eure Dreckmützen, langes T-Shirt, krasse Hose, dicke Kette, Clash of Flow. Und ihr Fotzen wollt alle Freestyle battlen. Ganz ehrlich, ich kann nur ein Stück nehmen und Knochen brechen mit dem Messer. Stech mich mit irgendwelchen Opfern fetzen. Wahre Schätzen, Klappen verletzen, Muschis lecken. Meine Hoodboys halten, denn sie sind die Besten. Ganz ehrlich, ich scheiß mit Anlauf auf den Besten. Toi, du bist kein Rapper, egal was du tust. Komm rüber in die Altstadt, wenn du auf die Schnauze suchst. Aber weiter du in Loop und zieh die Konsequenz. GST und der Kassen dann das Elend zu beenden. Toi, du bist kein Rapper, egal was du tust. Komm rüber in die Altstadt, wenn du auf die Schnauze suchst. Aber weiter du in Loop und zieh die Konsequenz. GST und der Kassen dann das Elend zu beenden.